Happy Crazy Star. Wir haben uns geliebt. Wir haben uns geliebt. Wir haben uns vertraut. Warum gehst du weg von mir? Warum bleibst du nicht bei mir? Mein Herz tut weh. Meine Augen tränen. Ich seh dich mit den anderen. Wie du dich umarmst. Ich lass mein Kopf hängen. Wische meine Tränen weg. Und frag den lieben Gott. Was hab ich falsch gemacht? Wir haben uns geliebt, wir haben uns vertraut. Warum gehst du weg von mir? Warum bleibst du nicht bei mir? Mein Herz tut weh, meine Augen tränen. Ich seh dich mit den anderen, wie du dich umarmst. Ich lass mein Kopf hängen, wische meine Tränen weg. Und frag den lieben Gott. Ich falsch gemacht. Es war ein Fehler, dir meine Liebe zu zeigen. Deswegen leid ich jetzt allein. Ich vermisse dich. Ich vermisse dein Lächeln. Ich vermisse dein Geruch. Ich vermisse dein Wärme. Warum fällt es mir so schwer, nicht von dir zu reden, nicht von dir zu träumen, nicht an dich zu denken? Jedes Mal, wenn ich jemand liebte, konnte ich nie bekommen. Warum werd ich so bestraft? Was hab ich nun gemacht? Und frag den lieben Gott, was hab ich falsch gemacht?